Paläographische Bestimmungen sind schwierig und bleiben ungewiss. Das räumen die Fachleute selbst ein. Man zweifelt aber nicht etwa an dem hohen Alter des Codex S, denn er ist ja in einer Unziale des 4. 5. Jahrhunderts geschrieben. Doch eine noch so altertümlich anmutende Schriftart beweist aus sich gar nichts, weil geschickte Grafiker auch die grauseste Schrift nachzuahmen verstehen. Da ist man dann dankbar, wenn die betreffende Handschrift noch andere Merkzeichen aufweist, die eine Altersbestimmung erleichtern, wie das zum Glück auch beim Sinaiticus der Fall ist. Der Kirchengeschichtsschreiber Eusebius von Caesarea, der 340 gestorben sein soll, führte angeblich eine Einteilung der Evangelien in numerische Abschnitte, in Sektionen ein. Nun zeigen auch im Sinaiticus die Evangelien an den Rändern die Sektionszahlen, und zwar von der Hand eines Korrektors. Da sie sich auf zwei von dem zeitgenössischen Korrektor Alepha geschriebenen Seiten nicht finden, so muss die Eintragung dieser Zahlen kurze Zeit nach der Entstehung der Handschrift geschehen sein. Demnach kann man die Entstehungszeit kaum vor dem zweiten Viertel des 4. Jahrhunderts annehmen. Wir brauchen uns gar nicht erst Gedanken darüber zu machen, warum kein Korrektor die fehlenden Sektionszahlen nachgetragen hat, denn auch diese Nummerierung bezeugt aus sich die Echtheit und das Alter des Codex S ebenso wenig. Dergleichen Äußerlichkeiten anzubringen, gehört mit zu den einfachsten Praktiken des Fälscherhandwerks. Welche Ansicht vertreten die Paläographen über den Entstehungsort des Sinaiticus? Wo der Sinaiticus geschrieben wurde, kann nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden. Man hat Gründe für Caesarea, Rom und Süditalien vorgebracht, doch dürfte das Schwergewicht der Meinungen zugunsten Ägyptens sein. Jede Einzelheit des Textes findet ihre Parallele in den ägyptischen Papyri. Sehr aufmerksam nehmen wir folgende interessante Mitteilung entgegen. Es besteht eine enge Verwandtschaft des Sinaiticus mit dem gleichaltrigen Codex B, dem Vaticanus. Und zwar erstreckt sich die Verwandtschaft nicht nur auf die Eigenheiten des Wortlautes, sondern auch auf die Schrift. Schon dem Entdecker des Sinaiticus fiel diese Schriftähnlichkeit auf. Tischendorf behauptete, einer der Schreiber des Sinaiticus sei mit dem Schreiber, der das Neue Testament im Codex Vaticanus schrieb, identisch. Diese Meinung ist zwar allgemein abgelehnt worden, aber es bleibt noch genug an Ähnlichkeitsmerkmalen übrig. Hören wir über diesen Punkt Kenyon. Larke weist auf Ähnlichkeiten der Überschriften in der Apostelgeschichte in S und B hin, aus der man schließen kann, dass beide in derselben Schreibstube hergestellt wurden. Wie wir an späterer Stelle sehen werden, haben wir guten Grund, uns das zu merken. Zwei von den fünf Majuskelkreisen haben das Licht der Überlieferung in derselben Schreibstube erblickt, die höchstwahrscheinlich in Ägypten gelegen haben soll. Zweitens, Codex B, Vaticanus, in der Vatikanischen Bibliothek zu Rom. Er stammt aus dem 4. Jahrhundert, ist in Unzialschrift hergestellt und umfasst das Alte Testament und Neue Testament, letzteres mit Lücken. Diese Handschrift ist von drei oder vier Schreibern geschrieben, aber ebenso flüchtig wie der Sinaiticus. Im Neuen Testament lässt ein Schreiber häufig ganze Worte aus oder wiederholt Worte und Buchstaben. Zwei Korrektoren sind am Werke gewesen, von denen der eine ein Zeitgenosse der Schreiber war. Diese ehrwürdige Majuskel hat mit ihrer Tinte Unglück gehabt. Sie erbleichte nämlich irgendwann derart, dass eine späte Hand, nach Angabe der römischen Herausgeber wahrscheinlich ein Mönch des 15. Jahrhunderts, fast alle alten Buchstaben mit frischer Tinte nachgezogen hat. Mit Ausnahme derjenigen Buchstaben, die er für falsch hielt. Bei dieser Generalüberholung passierte es, dass die alten Buchstaben bisweilen nicht genau nachgezogen, sondern an ihre Stelle andere gesetzt sind. Bezüglich des Datums der Entstehung von B weisen die Paläographen darauf hin, dass die Sektionen des Eusebius noch nicht vorkommen, was also auf eine sehr frühe Zeit der Anfertigung schließen lasse. Auch die außerordentliche Einfachheit der Schrift sowie die Anordnung in drei Spalten müssen nach Ansicht der Sachverständigen ein hohes Alter bekunden. Mit Interesse lesen wir folgende Mitteilungen Kenyons, die von einer merkwürdigen Scheu berichten, den Wortlaut des Vatikanischen Kodex öffentlich bekannt zu geben. Vergleichungen wurden 1669, 1720 und 1780 von verschiedenen Gelehrten angestellt, aber keine dieser Arbeiten wurde veröffentlicht. Hook machte auf ihre Bedeutung aufmerksam, als sie, die Handschrift, von Napoleon nach Paris gebracht wurde, aber nach ihrer Rückkehr nach Italien planten die vatikanischen Behörden selbst eine Herausgabe und verweigerten fremden Gelehrten den Zutritt. Freilich wartete man auf diese Ausgabe vergebens. Tatsächlich führte Kardinal May, der mit der Arbeit betraut worden war, diese so unvollkommen aus, dass man sie bis zum Ende seines Lebens zurückhielt und die beiden Ausgaben, die nach seinem Tode 1857 und 1859 herauskamen, wichen so sehr voneinander ab, dass man sich auf sie nicht verlassen konnte. Schließlich wurde 1868 das Neue Testament von Verzellione und Cozzi herausgegeben, dem 1881 dann auch das Alte Testament folgte. Was den vermutlichen Ort der Entstehung von B anbetrifft, so erinnern wir uns des Umstandes, dass B mit S im Schriftcharakter große Ähnlichkeit aufweist, was auf die gleiche Geburtsstunde beider Handschriften hindeutet. Da sich in einigen Titeln des Vatikanus ebenso wie im Sinaiticus sogenannte koptische Schriftformen finden, so wird auch von dieser Seite her Ägypten als Ursprungsland nahegelegt. B befand sich sicher schon 1481 in der Vatikanischen Bibliothek.